wegen dir muss ich gehen. Was bleibt ist Erinnerung? Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum. Wir leben ab sofort ein geteiltes uns. Eigentlich wollte ich diesen Text ja verschieben. Dolle wichtig ist er nicht und offensichtlich werd ich damit ja eh nie zufrieden. Aber so kenn ich mich ja, alles bleibt irgendwo liegen oder steht rum, um es wieder zu verschieben. So geht das jeden Tag jetzt wochenlang. Zum Zahnarzt geh ich irgendwann, Küche sauber, das mach ich dann aufs Arbeitsamt. Kommt drauf an, es fängt alles an, wenn ich aufwach und das Aufstehen verschieb, weil ich ausschlaf. So geht es den ganzen Tag weiter. Was du heute kannst, ja, das kannst du auch Freitag. Doch Freunde, irgendwann ist es zu spät und diese Träume werden Straßenlaub. Wir haben deutlich nichts bewegt, während unter der Laterne einer dein Fahrrad klaut. Alles was bleibt ist Erinnerung. Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum. Wir leben ab sofort ein geteiltes uns. Ich schau in deine Augen und sie drehen. Doch kleines wegen dir muss ich gehen. Was bleibt ist Erinnerung. Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum. Wir leben ab sofort ein geteiltes uns. Wir haben deutlich nichts bewegt, im Kopf und außer Haus selbst. Die höchste Priorität liegt auf dem Boden und blutet aus wie ein Opfer nach einem Straßenraub. Alles eine Frage der Zeit, doch die Zeit fragt mich auch nicht, was sie machen soll. Die Zeit heilt Wunden, wie ich Wunderheiler werden soll. Null Plan, wundervoll, Johnny gerollt, der Waschmaschine zu gucken, Wäsche aufhängen. Wieder mal einen Tag verschenkt, danke für den Tipp, ich hätte es glatt verdrängt. Doch nichts ist für die Ewigkeit, doch bitte süße Schmerz, erst recht nicht, weil denke nie schaden kann und die Welt uns verdient haben könnte. Manche Gedanken werden Früchte verdorben bis ins Mark und Bein. Du stehst vor deinem eigenen Grab. Schau hinein, bald kommt der Tag, Tag, Tag, Tag. Alles was Tag bleibt ist Erinnerung. Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum. Wir leben ab sofort ein geteiltes uns. Ich schau in deine Augen und sie drehen. Doch kleines wegen dir muss ich gehen. Was bleibt ist Erinnerung. Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum. Wir leben ab sofort ein geteiltes uns. Leben Stunden in Sekunden. Die Welt hat uns verlangt mit dem Kopf durch die Wand. 10 Jahre Nekrophil, wilde Jungs. Nichts ist wie die Ewigkeit, wenn du einsam bist. Keine ist wie Dau. Hast du Sehnsucht nach der Nadelparadies? Das Leben ist ein Spiel, es ist soweit. Leiden 2013.